Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies, was ich suchte, fand ich hier. Jesus gab den Frieden mir. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich und er sagt, ich bin bei dir jeden Tag und alle Tränen sind dahin, seit ich ihm begegnet bin. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich, die Bibel sagt es mir. Die Bibel sagt es mir.